Arbeite hörst du es nicht, das sind die Stimmen der Kriegsminister. Arbeite hörst du es nicht, es flüsten die Kohle- und Stahlproduzenten, es flüsten die chemischen Kriegsindustrie, es flüstert von all ihren Kontinenten. Krieg, Krieg, Volksdemokratie, Arbeit der Bauern. Und der Krieg, der jetzt durch die Länder geht, ist